Deutschlandradio Kultur. Hi Kakadu-Fans, heute geht's raus aufs wilde Meer. Wir folgen dem berühmtesten Wal der Welt. Wal in sich, da bläst er! Wir suchen Moby Dick, gemeinsam mit Captain Ahab und seinen Matrosen. Wer von euch einen Wal mit weißem Kopf und runzeliger Stirn und krummem Maul zu Gesicht bekommt? Wer von euch mir diesen weißen Wal sichtet, hört ihr? Der soll dieses Goldstück haben, Leute. Also ran an die Segel, der Kakadu sticht in See. Am Steuer ist Susanne. Viel Spaß. Hoch mit dem Anker hat sie jetzt alle machen. Auf Matrosen packt alle an. Los die Leinen und Ahab geht der Kahan. Auf Matrosen packt alle an. Jeder hilft mit. So viel er kann. Auf Matrosen packt alle an. Hauptsegel Fock und auch der Besserhahn. Auf Matrosen packt alle an. Von acht an kommt Wind, es geht gut voran. Auf Matrosen packt alle an. Mädchen und Jungen, jeder steht sein Mahan. Auf Matrosen packt alle an. Hier ist der Kakadu, eure Sendung mit dem abenteuerlustigen Vogel. Wusstet ihr, dass Wale die besten Tiefseetaucher sind, die es gibt? Ein Pottwal kann bis zu 3000 Meter hinabtauchen. Tiefer als jedes U-Boot. Und dass sie die größten lebenden Säugetiere der Welt sind? Wale faszinieren uns Menschen einfach seit Urzeiten. Und es gibt ein Buch über einen Wal, das weltberühmt geworden ist. Moby Dick von dem amerikanischen Schriftsteller Herman Melville. Er hat es vor über 150 Jahren geschrieben, in einer Zeit, in der auf den Weltmeeren Jagd auf die Riesen gemacht wurde. Zum einen, weil sie Fisch lieferten, aber auch, weil man aus ihrem Fett, dem Tran, Margarine, Seife, Farbe, ja sogar Lampenöl und Sprengstoff herstellen konnte. Und so zogen die Fangschiffe über die Ozeane, um die wertvollen Tiere zu jagen. In dem Buch Moby Dick geht es um einen ganz besonderen, einen weißen Wal. Und um den Waljäger Captain Ahab, der alles daran setzt, dieses Tier zu fangen. Moby Dick. Ein Hörspiel frei nach dem gleichnamigen Roman von Herman Melville. Nennt mich Ismael. Weshalb ich mir es damals in den Kopf setzte, auf ein Walfangschiff zu gehen, nachdem ich mir zuvor nur auf Kauffahrern den Salzwind hatte um die Nase wehen lassen, das müsst ihr mich nicht fragen. Ich weiß es auch nicht. Obwohl, wenn ich mir es jetzt überlege, jetzt, da meine Kameraden und der alte Ahab ihr Grab tief unten im Meer gefunden haben, dann war es wohl der überwältigende Gedanke an den Wal. Solch ein geheimnisvoll drohendes Ungeheuer weckte meine ganze Neugier. Dabei habe ich von Moby Dick damals noch nichts gewusst. Ich stopfte ein paar Hemden in meinen alten Seesack, klemmte ihn unter den Arm und machte mich auf nach Nantucket, dem kleinen Hafen an der amerikanischen Nordküste. Es war im Dezember 1847. Bitterkalt. Kamerad, hast du auf dem Schiff da angemustert? Sie meinen die Packwert, nehme ich an. Die Packwert? Das Segelschiff dort. Was sonst? Ich habe den Heuervertrag eben unterschrieben. Und? Was abgemacht wegen deiner Seele? Wegen was? Vielleicht hast du keine. Macht auch nichts. Ich kenne viele, die keine haben. Eine Seele ist was wie das fünfte Rad am Wagen. Wovon quatschst du eigentlich, Alter? Er hat genug. So viel, das reicht für die anderen mit. Du erzählst von irgendwas und irgendwem. Hast Old Donner noch nicht gesehen, wie? Old Donner? Ja, Old Donner. Kapitän Ahab. Ahab ist Kapitän der Packwert. Bei manchen von uns alten Matrosen heißt er Old Donner. Hast ihn also nicht gesehen. Er soll krank sein, aber es geht ihm schon besser. Bald wird er wieder gesund sein, heißt es. Bald wird er wieder gesund sein. Ahab wird so bald gesund sein, wie mein linker Arm mein rechter Arm wird. Eher nicht. Was haben Sie dir erzählt? Ich habe nur gehört, dass er ein guter Walfänger ist und für seine Mannschaft ein guter Kapitän. Ist beides recht und wahr. Ich bin lang genug mit ihm gefahren. Nur springen müsst ihr, wenn er was befiehlt. Hast nichts gehört von dem, was bei Kap Horn geschah, schon lange her, als er 3 Tage und 3 Nächte lag wie tot? Hast nichts davon gehört, eh? Das kann sein. Es hat einer dir von dem Bein erzählt. Und wie er es verlor. Kennst du Moby Dick? Also hör mal, Freundchen. Was an deinem Gefasel dran ist, das weiß ich nicht. Ist mir auch gleich. Mir scheint, du bist ein bisschen schadhaft im Gehirn. Wenn du aber wirklich von Ahab, meinem Kapitän, sprechen solltest, dann muss ich dir sagen, dass ich von seinem Bein und wie er es verlor, alles genau weiß. Ja, was unterschrieben ist, ist unterschrieben. Und was kommen soll, das kommt. Und außerdem, vielleicht kommt es auch nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall ist es alles schon vorbereitet. Welche müssen ja mit ihm fahren. Oho, mein Bester. Auf die Art kannst du mir nicht kommen. Ein Gesicht aufsetzen, als wüsste man ein großes Geheimnis. Das ist ein bisschen zu leicht. Wenn du mir was Wichtiges zu sagen hast, heraus damit. Wenn du dich aber nur aufspielen willst, dann bist du an die falsche Adresse geraten. Oh, das war wunderschön gesagt. Und ich höre es gern, wenn ein Bursche so spricht. Der ist gerade der Richtige für ihn, so einer wie du. Ich wollte den nur warnen. Einerlei, es bleibt in der Familie. Ach, geh mir vom Halse, Alter. Hier, kauf dir einen Whisky. Hey, Ismail. War es nicht Weihnachten, als wir den Hafen von Nantucket verließen und verdammt kaltes Polarwetter? So war es, Archie. Doch ist das 23 Tage her. 23 Tage immer nach Süden. Ein braves Schiff, unsere Packwit. Das will ich meinen. Wollen sehen, was es taugt, wenn der Wal kommt. Hast du den Captain Ahab schon gesehen? Nicht ein einziges Mal. Nichts. Kein Hauch vom Kapitän. Eine komische Sache ist das. Verdammt komische Sache. Man könnte glauben, die 3 Steuerleute wären die einzigen Kommandeure auf dem Segler. Alle Mann an Deck! Mr. Stubb, Mr. Flask, ruft die Leute zusammen. Der Kapitän will eine Rede halten. Hi, Mr. Starbuck. Was seid ihr bei der Taub? Los, soll ich euch Beine machen? Hey, die Leute an Deck! Hat's lang genug in seinem Käfig ausgehalten, der Alte. Es wird auch Zeit, denn Kapitän gehört auf Deck, nicht in die Kajüte. Ja. Die Mützen vom Kopf, Männer. Kapitän Ahab spricht zu euch. Sir, die Mannschaft ist angetreten. Es meldet Starbuck, erster Steuermann der Pequet. Danke, Mr. Starbuck. Was tut ihr, wenn ihr einen Wal seht, Leute? Ihn ausrufen, Sir. Recht so. Und was tut ihr dann? Die Boote. Die Boote zu Wasser und ihm nach. Und was ist die Losung, Jungs? Den Wal in Tod oder entflog das Boot. Schaut her. Seht ihr diese spanische Goldmünze? Oh. Es ist ein 16-Dollar-Stück. Was? Seht ihr's? Ja, Sir. Mr. Starbuck, reicht mir den Hammer da. Also. Wer von euch einen Wal mit weißem Kopf und runzeliger Stirn und krummem Maul zu Gesicht bekommt, wer von euch mir diesen weißen Wal sichtet, hört ihr? Der soll dieses Goldstück haben, Leute. Als Zeichen schlage ich es hier an den Mast. Ein weißer Wal ist's! Hört ihr? Ein weißer. Die Augen auf, Jungs. Lugt scharf nach weißem Wasser. Und wenn ihr nur eine Blase davon seht, ruft's aus. Sir, das kann nur der weiße Wal sein, den manche Moby Dick nennen. Moby Dick! Du kennst den weißen Wal, Starbuck? Schlägt er nicht ein bisschen sonderbar mit dem Schwanz, ehe er taucht? Und hat er nicht viele Harpunen in seinem Leib? Alle verdreht. Verdreht wie... Wie Korkenzieher. Jawohl, Matrose. Die Harpunen stecken verdreht und verbogen in ihm. Jawohl, Mr. Starbuck. Sein Schwanz schlägt wie ein zerfetztes Segel im Sturm. Tod und Teufel, Jungs! Ihr habt Moby Dick gesehen. Moby Dick, den weißen Wal! Ich hab von Moby Dick auch anderes gehört, Sir. Hat nicht etwa Moby Dick Ihnen das Bein abgerissen? Wer sagt dir das? Jawohl, Starbuck. Jawohl, meine wackeren Jungs alle. Es war Moby Dick. Es war dieser verfluchte weiße Wal. Er hat einen stelzbeinigen Krüppel aus mir gemacht. Ich will ihn bis in alle Verdammnis jagen. Und dafür habt ihr angemustert, Leute. Den weißen Wal zu hetzen über alle Meere, bis sein weißer Strahl schwarz ist von Blut und sein Schwanz sich im Tode streckt. Was meint ihr, Männer? Wollt ihr darauf trinken? Doch, alter Nigger, hol die Kanne rum! Mir scheint der Blick tapfer drein, Matrosen. Das Auge scharf nach diesem Wal, die Lanze scharf für Moby Dick. Aber was ist das für ein langes Gesicht? Starbuck? Willst du den weißen Wal nicht hetzen? Fehlt es meinem ersten Steuermann an Mut? Ich hab Mut genug, Sir, aber... Na also, Starbuck! Hätte mich sehr gewundert, wenn die beste Lanze von Nantucket bei dieser Jagd stumpf bleiben sollte. Habt ihr es gehört, Matrosen? Ja, der erste Steuermann hat Mut genug! Gott bewahre uns alle! Hup her! Die Rumkanne! Fäng Starbuck und geht weiter! Kurze Züge. Langsam die Kehle runter. Das brennt wie Satans Huf. So, so, trefflich heißt es. Gebt her! Ja. Leer die Kanne. Leute, hört meinen Schwur. Moby Dick den Tod. Und uns allen der Tod sollten wir Moby Dick nicht zu Tode hetzen. Moby Dick den Tod! Ach, mehr Rum für meine wackeren Männer. Besauft euch, Matrosen. Feiert! Ich aber werde über euch wachen wie ein leiblicher Vater. Hört die Kerle brüllen. Keine Angst vor Moby Dick. Nur ist alte Kochklappere am ganz Leib. Massa Ahab sagt, sollen weiße Walfischjagd um ganz Kugel aus Erd und Wasser. Oh, groß weiß Gott, besitzt ein schwarzer Koch. Ihn behüt vor Kerls, die nix kennt, was Angst. Behüt alten Schwarzmann, der kennt Moby Dick. Hey, Ismael. Sitzt hier auf Deck, träumst wohl von deinem Liebchen, was? Sag, Archie, sind wir nicht auf dem Segler, um Wale zu töten? Sind wir nicht mit leerem Bootsleib ausgelaufen, um voll mit Walöl nach Nantucket zurückzukehren? So ist's. Und soll nun Moby Dick hinterher? So habe ich den Captain nicht verstanden. Wir werden unser Geschäft schon machen, denke ich. Was weißt du vom weißen Wal? Dich also doch gepackt. Tja, Moby Dick, das ist der schlauste Bursche, den ich kenne. Ist er wirklich weiß? Nur seine runzlige Stirn. Dann hat er noch so einen Höcker auf dem Kopf, der ist auch weiß. Sonst sieht er aus wie ein schmutziges Leichentuch, genau so. Ein Albino. Bei Kaninchen nichts Besonderes, bei einem Fisch allerdings... Ein Albino, und was für einer. Aber Moby Dick ist weder so ein Hasenvieh noch ein Fisch. Der Teufel ist's. Kannst mir's glauben. Vor einem Jahr hat er mit seinem Höcker die Essex durchbohrt. Und das war ein verdammt feines Schiff. Frag unseren Smoothie, der war dabei. Der Schwarzer, der alte Koch? Ja, eben der. Moby Dick hat allen, die es mit ihm aufnehmen wollten, nur Tod und Verderben gebracht. Wir werden ihn also zur Strecke bringen. Wer sagt das? Hast du nicht auch geschrien, Tod dem weißen Wal? Alle haben gebrüllt, du auch. Ich hab's doch gehört. Nur ist das so. Den weißen Wal kann man nicht finden. Entweder ist er da oder ist nicht da. Wir werden schön unser Handwerk tun, Wale fangen und aus ihrem Fleisch das Öl herauskochen. Und wenn alle Fässer voll sind, geht's heimwärts. Ohne auch nur eine Schwanzspitze von diesem weißen Wal gesehen zu haben. Wir wären hier verrückt. Wollten wir wirklich Moby Dick ans Leder. Aber unser Kapitän ist verrückt. Wer hat dir eine Geschichte erzählen? Er Aber erst gib mir mal ein wenig Tabak für die Pfeife. Danke. Na, Ismael, bist ein verdammt feiner Kerl. Also, einst hat ein Captain, dass seine drei Boote von Moby Dick zermalmt waren und seine Männer im Wasser herumwirbelten, sich das Kappmesser aus dem Gürtel gerissen und sich auf den weißen Fisch gestürzt wie der Leibhaftige. Da schwang der Wal seinen Unterkiefer, so schnell konnte keiner gucken, und ab war das Bein. Das vom Kapitän Ahab. Und nun will er Rache. Der Alte hasst den Wal wie nichts auf der Welt. Alles Böse kommt von Moby Dick, sagte er. Er ist verstümmelt. Aber glaubt er wirklich, Moby Dick sei alles Böse der Welt? Und wenn er den Fisch besiegt, habe er alles Böse der Welt besiegt? Und dem haben wir uns ausgeliefert. Er ist schon recht. Wir haben ihm unsere Seelen verhökert. Aber ich sag's ja, Moby Dick kann man nicht jagen und finden. Psst. Hast du das eben gehört? Was? Was soll ich gehört haben? Da. So ein Husten. Klang, als wenn einer hustet. Red, was du willst, ich hab doch scharfe Ohren. Ich weiß. Du hast deine alte Tante noch mit den Stricknadeln klappern hören, als wir schon 2 Tage auf See waren. Unter Deck ist jemand, der sich auf Deck noch nicht hat sehen lassen. Liegt was in der Luft. Ach, Archie. Geh in deine Koje, stopf dir meinen Tabak in die Ohren. Na, mach, was du willst. Da! Malen Sie! Da bläst er! Malen! Huch, wie viele? Sieben! 2 Meilen! Eine ganze Schar! Pottwale! Malen! Alle Mann an die Boote! Rasch, Männer, jetzt ist lustig! Sir, Sie tauchen! Mr. Starbuck, die Zeit. Wie lange bleiben Sie unter Wasser? Wie lange? Mr. Starbuck legt das Schiff vor den Wind. Aye, Sir. Mr. Sapp, 4-Backbord! Ist 4-Backbord! Da sind Sie wieder. Die Zeit, Starbuck? 3 Minuten, Sir. Das ist gut. Sie haben uns also noch nicht gesehen. Starbuck, die Boote zu Wasser. 2. Steuermann, macht Leinen fest! Leinen festgemacht, Sir! Davids, ausschwenken! Großrad, brassen! Davids, ausgeschwenkt! Großrad ist gebrast! Sir, alle Boote klar zum Wasser. Mr. Stubb führt das 1. Mr. Flask, das 2. Ich übernehme das 3. Boot. Danke, Starbuck. Dass ihr mir ja nicht ohne Walfleisch zurückkommt. Fedala, mach das Boot klar! Bereit, Ahab! Sir, was ist das für ein Mann? Wer? Der Araber dort. Nanntet ihr ihn nicht beim Namen? Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Und was will er mit dem kleinen Reserveboot? Kümmere dich um dein Boot, Steuermann. Das ist mein Mann und mein Boot. Sir, wollen Sie damit sagen, dass Sie ebenfalls in ein Boot steigen mit nur einem Bein und nur einem Mann? Alles klar, Fedala. Alles klar, Ahab! Sir, als 1. Steuermann kenne ich meine Pflichten. Wenn die Walboote ausgesetzt werden, bleibt entweder der Kapitän oder der 1. Steuermann an Bord. Sir, als 1. Steuermann muss ich wissen, wer dieser Mann ist und... Lass die Boote wassern! Verstanden? Sir! Soll ich dich an den Mast binden? Ich, der Kapitän der Packwood, sage Boote zu Wasser! Leine los, Leute! Leine los! Auseinander! Vorwärts, alle 4 Boote! Mr. Stubb, ihr rudert am weitesten nach Lee! Hol weg! Vorwärts! In die Riemen gelegt! Da bläst er! Rechts voraus! Jungs, rudert! Archie, was kümmert dich der fremde Kerl, der Araber? Ach, Sir, der ist mir Schnuppe. Ich habe ihn husten gehört als blinden Passagier unter Deck. Rudert, meine süßen Goldjungs, rudert! Warum hat sich noch keiner von euch das Kreuz gebrochen, ihr Trauerklöße? Was habt ihr anzuschauen? Hey, Smoothie, alter Digger, lass ein Mann mehr damit macht. Sieh ihn dir ruhig an. Ist er schwarz wie du? Nein? Also ist ein Mann und Männer können wir gebrauchen. Rudert. Meine Söhnchen, rudert doch. So ist's recht. Auf den Schlag setze ich 1000 Pfund. Davor sind Tonnen Walöl in Sicht, meine tapferen Krieger. Hol euch der Teufel, dreckige Lausbande, ihr schlaft einer wie der andere. Ihr sollt rudern, dass euch die Knochen brechen. Rudern, dass euch die Augen aus den Höhlen kullern. Jeder Muttersohn zieht sein Messer und rudert mit der Klinge zwischen den Zähnen. Ja! Na bitte! Jetzt seid ihr was! Jetzt kriegt die Sache ein Ansehen! Vorwärts! Vorwärts, meine Silberlöffel! Sir! Da! Ein Wal! Los, Männer, hinterher! Die Harpune, Ismael! Verdammt, nun mach schon die Harpune her! Sir! Ruder hoch, Männer! Seht nur seinen Buckel! Haltet mich fest, jetzt gilt's! Getroffen! Ja, Sir! Getroffen! Er taucht! Lasst ihn einlaufen! Die Harpunenleine ist straff, Sir! Der zieht uns unter Wasser! Oh. Hey, Smoothie! Was ist los? Ich sehe alle unter Wasser gehen! Sir! Der Koch ist über Bord gesprungen! Leine kappen! Verdammter Neger! Kappen, Ismael! Los, Ismael! Holt ihn ins Boot! Dank Wasserstab! Ist große Angst! Mach nichts nochmal! Spring niemals aus dem Boot! Der heiligste Grundsatz bei der Walerei ist, bleib im Boot! Verstanden? Schwarzmann, auf Schiff ist es wahr! Weiße Walschwiss wird alles trafen! Bleib im Boot, sag ich! Und wahrlich, ich fisch dich nicht ein zweites Mal aus dem Wasser, merkt ihr das? Schwarzmann auf Esses war. Wer ist besser mit dir versunken? Wir können es uns nicht leisten, wegen dem Nigger die Wale schwimmen zu lassen. Das hier ist eine Sache von starken Männern, nicht von wilden. Jawohl. 30 Stück von euch müssen wir verkaufen in Alabama und kriegen doch nicht so viel wie für einen Wal. Also denk dran. Denk immer dran und spring nicht wieder. Nichts vergiss, Wasserstab. Gut, Leute. Jeder sieht seinen Riemen entlang. Los. Ja. Verdammt, bei allen Riemengabeln und Ingwerplätzen. Ich will heute ein saftiges Walstick zwischen den Zähnen haben. Vorwärts. Wir müssen die Burschen kriegen. Rudert, sag ich. Rudert, bis euch die Adern sprengen. Los, ihr Tagediebe. Sir, Lieberts, zwei. Meiner Mutter Sohn ist doch ein Glückshuhn. Na bitte. Oh, ihr Heldsinn. Los auf ihren schwarzen Rücken. Setzt mich auf ihren schwarzen Rücken ab, Jungs. Tut dies eine für mich und ich vermach euch meinen Acker. Und Weib und Kind dazu, vorwärts. Rudert, was das Zeug hält. Oh, ich werde toll. Ich werde ganz und gar verrückt. Schöne, lange, gleiche Schläge, meine Söhne. Vorwärts. Aber kalt das Blut behalten. Kalt wie Hundeschnauzen. Rasch. Ist ja eine Kleinigkeit für euch, Kerle. Macht schneller. Noch 2 Meter. Nur 2 kleine Meter. Dann werfe ich dem Wal meine Lanze in den Pelz. Los, los. Da. Da, da hast du's, Wal. Seht, er ist getroffen. Moppy Dick wird bestraft, alles. Tja, der Smoothie ist gesprungen. Was? Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Was habe ich ihm gesagt? Die Walerei ist kein Spielchen. Ist seine Schuld. Der Captain hätte ihn in seiner verqualmten Kombüse lassen sollen. Ach, es wird ihn schon einer auffischen. Sir, die Leine ist aus. Sollen wir kappen? Noch einen Wal verschenken, wegen einem einzigen Nigger. Los, bringt eine zweite an Archie. Oh, Gott, tausend, das ist ein Pfundskerl, wie der zieht. Aber er wird schon müde werden. Dann kriegt er einen Stoß ins Herz. Also ich in seiner schwarzen Haut, ich tät dem Stump keinen Gefallen. Erst überlässt er ihn der See dann auch noch rumschickern. Stump hätte ihn ersaufen lassen. Tatsache ist, der Koch wurde aufgefischt. Fällt einer aus dem Walboot, dann holen wir ihn raus. Ich wäre der Erste, der helfen würde. Wenn aber so eine alte Schwarzhaut die Hosen gestrichen voll hat und deshalb ins Wasser geht, ist es seine Schuld. Soll er sehen, wie er zurechtkommt. Ah ja. Wir sind hier, weil wir Frauen und Kinder ernähren müssen. Und die Walerei ist eine Sache für Männer, nicht für Feiglinge. Ja, so denken viele auf dem Schiff. Wenn wir kein Walöl nach Nantucket bringen, sehen wir keinen Penny heuer. So ist das. 2 ganze Pottwale haben wir gestern gefangen. Also hören wir vom Koch auf. Wale müssen wir fangen, Wale. Wir sind Walschiff und keine Kirche. Wale. Der Alte will nur den einen. Moby Dick will er. Ach, Moby Dick. Du weißt, was ich davon halte. Bloß, dass sich der Kapitän jetzt mit dem Teufel einlässt. Mit dem Teufel? Ja, saufen soll er, dieser Fedalla, dieser Araber. Das ist der Teufel in Person, sag ich. Wir haben Geschäfte miteinander. Wetten, Poker oder sonst welchen Handel. Handel? Womit? Na, der Alte ist doch so versessen auf den weißen Wal. Und da will ihn der Teufel da beschwatzen, dass er ihm seine silberne Uhr verpfändet oder seine Seele. Und dann will er ihm dafür Moby Dick an die Angel liefern. Hey, Archie. Schon ein gutes Stück Walflosse da. Ein mickriger Rest, aber schneid's ab. Aber Weißt du, wo unser Teufel, der Leibhaftige, der Fedala, den Schwanz trägt? Ich kann an ihm keinen entdecken. Ich habe mich auch erst gewundert, aber ich weiß. Er rollt ihn auf und trägt ihn in der Hosentasche. Er schläft ja auch in seinen Stiefeln. Eine Hängematte hat er jedenfalls nicht. Na, da hast du's. Alles wegen des teuflischen Schwanzes. Fedala. Wo bist du, Fedala? Ich hab wieder geträumt. Von der Totenbahre geträumt? Hab ich dir nicht gesagt, alter Mann, dass weder Sarg noch Bahre dir beschieden sind? Wann wird denn je einer aufgebahrt, der auf dem Meer stirbt? Ich sag dir, alter Mann, nicht eher kannst du sterben, als du nicht mit deinen Augen zwei Särge auf dem Meer siehst. Der erste, nicht von Menschenhand gemacht, und das Holz des anderen, in Amerika gewachsen. Ja, fürwahr ein wunderliches Bild, Fedala. Seit Jahren schon bezeichnest du es mir. Seit vielen Jahren, mein treuer Gehilfe. Seit ich aus weißem Walknochen dir ein Bein fertigte. Seither... Oh, dieser verfluchte Moby Dick. Seither bist blind du gegen ihn und alle Natur. Seither gilt dir nur deine Rache, dein Maß auf allen sieben Meeren der Welt. Du armer, alter, verblendeter Mann. Und ist nicht auch der Mensch Maß aller Dinge? Die Natur ist grausam, dem Menschen feindlich. Du nicht, Alter, bist das natürliche Maß. Du wirst deine Grenzen finden. In dir und in der Natur. Denn Natur und Mensch sind eins. Geschaffen, sich zu erhalten, nicht zu zerstören. Deine Rache gegen den vernunftlosen Fisch wird sich gegen dich selbst richten. Und du bist mein Gefährte. Der Spruch über dich selbst, wie heißt er? Ha? Auch wenn's zum Letzten kommt, ich geh dir voran. Und wie willst du mir nochmals erscheinen, ehe ich dir folgen kann? War nicht so deine Prophezeiung? Wohl mir, dass ich dir alles glaube, was du sagst. Erschlagen werde ich Moby Dick und leben. Nicht leben, Alter. Der Strick wird dich töten. Nur der Strick kann dich töten. Oh. Nur der Strick. Am Galgen werde ich wahrscheinlich nicht enden. Ich bin unsterblich. Ich, Ahab, ein Mensch. Ich werde zu Wasser und zu Lande alles besiegen. Wahrlich, Alter. Du hast schlechte Ohren zum Hören. Wer ist da? Da, Bug, Kapitän. Ein Sturm zieht auf, Sir. Wir müssen die Segel reffen, Sir. Die Segel reffen? Komm rein, Starbuck. Sir, ein gewaltiger Sturm. Jetzt, da wir uns Japan nähern, 8 Tage schon ohne Wind stillliegen, jetzt, da das Schiff Fahrt machen will, habt ihr die Hosen voll wegen ein wenig Wind? Starbuck, sollen wir wie feige Hunde die Segel reffen? Entweder dies, Sir, oder wir verlieren womöglich die Takelage. Wir werden hier nicht liegen bleiben. Ich will es nicht. Ihr könnt mir nicht dazwischen kommen, Starbuck, jetzt, wo der Wind mich meinem Ziel näher bringt. Immer nur euer verfluchtes Ziel, Sir. Immer nur der wahnsinnige Gedanke an Moby Dick. Sir, wir kamen hierher, um Wale zu jagen, ihren Tran zu verkaufen. Und was hat uns euer Ziel eingebracht? 2 magere Fische haben wir in den 26 Monaten erlegt. 2 lumpige Pottwale. Euer Ziel wirft nichts ab, Sir. Die Mannschaft ist unzufrieden. Und, Sir, was wird der Schiffsbesitzer sagen? Er mag am Nantucket-Strand stehen und Taifune überheulen. Was kümmert's Ahab? Schiffsbesitzer. Immerzu plapperst du mir vom Schiffsbesitzer. Mein Gewissen wohnt im Kiel der Beckwith, nicht das deine. Ich wollte, wir hätten noch mehr Segel. Noch mehr Segel? Ich höre es, der Sturm wächst an. Doch noch ist er mir nicht gewachsen. Bei Mast und Kiel. Hältst mich wohl für den krüppeligen Kapitän von irgendeinem jämmerlichen Küstenschnack. Ich die Großrani wiederholen. Ihr verdammten Leimsieder. Das höchste Segel wurde für den wildesten Sturm gemacht und ich soll es niederholen. Die Mannschaft und auch ich, Sir, wir denken, dass wir nicht hierher gekommen sind, um Rache für einen alten Kapitän zu nehmen. Wie viel Fass Öl wird deine Rache abwerfen, selbst wenn sie dir gelingt, Kapitän Ahab? Sie wird dir nicht viel einbringen auf dem Ölmarkt in Nantucket. Auf dem Ölmarkt? Geld ist nicht mein Maß, Mann. Meine Rache trägt anderen Gewinn. Wahnsinn! Ist das Rache an einem vernunftlosen Fisch zu nehmen? Frevel ist es, Kapitän! Sprich nicht von Frevel zu mir, Mann! Der Sonne würde ich ins Gesicht schlagen, hätte sie mir ein Leid zugefügt. Hör zu, du verdammte Seele. Wer überleben will, muss kämpfen. Ich muss alles besiegen, was sich mir in den Weg stellt. Auch diesen vernunftlosen weißen Wal. Ich kann nicht dulden, dass einer stärker ist als ich. Sir, die Mannschaft! Feiglinge, sag ich! Feiglinge! Hunde! Die bei jedem Lüftchen dem Herrchen in den Arsch kriechen! Aber ich will es euch zeigen. Euch allen, wie man bei Ahab segelt. Los, Starbuck! Wir wollen sehen, wer hier der Kapitän auf dem Schiff ist. Schlimme Sache, Ismael. Schlimme Sache. Aber die See will ihren Willen haben. Denk mal, was für einen mächtig langen Anlauf so eine Welle nimmt. Rund um die Welt rennt die. Und dann erst springt sie gegen uns los. Wir dagegen, Mann. Wie sollen wir mit ihr fertig werden? Wir haben nur so ein bisschen Anlauf, quer übers Deck. Dieser verdammte Sturm, der bläst uns direkt entgegen. Das wäre ein feines Windchen für die Heimreise. Alle sagen das. Arsch, festhalten! Hey, du Tölpel, pass doch auf, oder hast du die Augen im Hafen gelassen? Oh, Kapitän, ich hab sie nicht erkannt. Du wirst Old Donner erkennen lernen, du Miststück. Du willst zurück? Die Segel reffen, dir werde ich's zeigen. Archie, die Blitzketten. Werf sie über Bord, mach schnell. Ei, ei, Sir. Halt! Wir wollen ehrlich spielen. Wenn der Blitz uns schlagen will, hier, meinen Hut reiß ich vom Kopf, soll er. Sieh dort auf der Großrahmen, Kapitän. St. Emsfeuer! Der Himmel sei uns gnädig. Emsfeuer! Ein weißer Strahlenkranz auf den Masten. Schaut doch hin! Wir sind verloren! Emsfeuer auf den Masten! Die Blitzketten! Wer hat die Blitzketten? Ja, Leute, schaut hinauf und gebt Acht! Die weißen Flammen leuchten uns den Weg zum Moby Dick! Gebt mir die Blitzketten in die Hand! Ich will euch zeigen, wie Old Donner mit den Blitzen fertig wird! So! Seht ihr, seht ihr's! Das ist der Teufel! Gott, steh uns bei! Der Teufel! Abs Harpune! Sie strahlt von Blitzen getroffen! Ab, hält die Blitzketten! Und die Harpune! Ich bin der Blitz! Ich bin der Donner! Schaut nur her, ihr Armseligen! Old Donner kann die Welt aus den Angeln heben! Wagt einer von euch mehr! Weg! Schnell weg! Er ist verrückt! Ahab, lass ab! Es ist eine schlechte Reise! Gib den Befehl zum Wenden, solange wir es noch können! Umkehren! Ja, wir wollen umkehren! Dem Ersten, der eine Hand rührt, die Segel zu reffen, werf ich diesen brennenden Speer durch den Leib! Weg von den Segeln, sag ich! Wollt ihr meutern? Ihr könnt es nicht. Euer Eid bindet euch so fest an mich wie der meine. Habt ihr mir nicht geschworen, den weißen Wal bis in den Tod zu jagen? Geschworen mit Leib und Seele, Atem und Leben! Starbuck, du kannst dich nicht gegen deinen Kapitän stellen. Du nicht, Starbuck. Verflucht nochmal, Starbuck! Ei, Kapitän. Ich wollte, ich könnt's. Lasst Segel reifen. Wir segeln weiter, wenn der Sturm sich gelegt hat. Alle Mann an die Taue! Reift Segel! Schiff, ahoi! Hast den weißen Wal gesehen? Ja! Gestern! Habt ihr ein Walboot treiben sehen? Hier spricht der Kapitän der Rahel! Wo war er? Hast ihn getötet? Nein! Wir waren mit drei Booten hinter ihm her! Zwei Boote sind wieder an Bord! Das dritte ist verschwunden! Mein eigener Sohn ist in dem Boot. die Kursnahm der Wahl! Südwärts! Aber ihr müsst mir helfen! Ich bitte euch, wenigstens 24 Stunden, helft mir! Nein, Kapitän! Ich kann nicht tun, was du verlangst! Ich habe schon zu viel Zeit verloren. Mr. Starbuck, von diesem Augenblick in 5 Minuten will ich die Packwood auf Südkurs haben, verstanden? Also, es ist aber nicht recht, Kapitän Ahab. Möge ich mir je vergeben. Doch ich muss weiter. Muss! Bemannt die Toppen! Alle Mann an Deck! Starbuck, habt ihr nicht auch diesen eigentümlichen Geruch in der Nase? Da muss ein Wal in der Nähe sein, Kapitän. Der weiße Wal ist's. Der weiße Wal. Was seht ihr? Nichts, Sir! Nichts! Warmsegel setzen. Lehsegel oben und unten und zu beiden Seiten. Setz Warmsegel! Setz Lehsegel! Starbuck! Bind mich an diesem Tauende fest. Zieht mich hoch zum Ausguck. Ich selbst will über die See sehen. Ist recht, Sir. Ist fest genug? Ja doch, nun macht schon, verdammt, macht endlich! Los, Männer, zugleich! Hau, ruck! Hau, ruck! Immer nur zu! Hau, ruck! Vorwärts! Hau, ruck! Hau, ruck! Wal, Wal, da bläst er! Wie ein Schneeberg, sein Höcker. Es ist Moby Dick! Lass mich runter! Lass mich runter! Endlich, Moby Dick, der weiße Wal. Und keiner hat ihn vor mir gesehen, nur ich. Keiner von euch konnte den weißen Wal als erster sichten. Da wieder Moby Dick bläst. Gleich wieder tauchen. Lehsegel ein, Bramsegel, lasst fallen, 3 Boote klar. Starbuck, du bleibst diesmal an Bord. Hey, du da am Ruder, einen Strich nach Luft. Da, er taucht auf. Nein, nur dunkles Wasser ist. Sind die Boote bereit? Alle Mann bereit? Er nimmt Kurs nach Leser. Gerade von uns weg. Er kann das Schiff noch nicht gesehen haben. Still, Mann, und macht schon. Boote zu Wasser. Gut so, Männer. Jetzt lass mich runter in mein Boot. Petala, ich komme. Oh, Ahab, noch ist es nicht zu spät, um von Moby Dick abzulassen. Sieh, der Fisch sucht dich nicht. Du bist es, der den Fisch sucht. Was sagten Sie, Sir? Nichts, Ismael. Ich sagte nichts. Die 3 Boote jagen hinter dem Wal her. Hier, Ismael, nimm du das Fernrohr. Ich kann's nicht sehen, will's nicht sehen. Was geschieht? So sag doch! Steuerbord Flask? Backbord Stubbs, Leute, in der Mitte Ahabs Mannschaft. Der Wal muss sie gesehen haben, er schwimmt schneller. Ja, weißer Wal, reiß aus, tauch weg. Flieh vor Ahabs Harpune. Sir, er dreht um. Er schwimmt direkt auf die Boote zu. Und? Was ist? Er hängt noch immer auf die Boote zu. Was ist mit den Männern? Werfen Sie die Eisen. Ja, 3 Harpunen stecken im Fisch. Oh. Er dreht sich, der wälzt sich durchs Wasser, schlägt mit dem Schwanz. Jetzt treibt er die Boote auseinander. Nein, sie haben sich nur gewendet. Sie werfen wieder die Eisen. Treffen Sie! Das kann ich nicht ausmachen, Sir. Da, oh mein Gott, der Wal springt hoch. Er lässt sich fallen, er taucht. Starbuck, er taucht. Und die Boote? Was ist mit den Booten? Ich sehe nur das vom Kapitän. Die anderen sind zerschlagen. Die Männer schwimmen auf Ahabs Boot zu. Segel auf, Ruder scharf nach Lee. Sir, was gibt es? Der Wal, Moby Dick. Er kommt wieder hoch, er springt. Jetzt schlägt er genau auf Ahabs Boot. Schnell, Starbuck. Halt genau auf den Wal zu. Wie mich diese Splitter durchbohren. Ja, du siehst es, Starbuck. Das Knochenbein ist ganz in Stücke zersplittert. Aber auch mit dem zermalmten Bein bleibt Ahab unantastbar. Kein weißer Wal, nicht Mensch noch Teufel, vermag Ahab auch nur zu ritzen. Welchen Kurs haben wir, Steuermann? Scharf nach Leser. Haben wir Leute verloren? Lass die Bootsmannschaft antreten, Starbuck. Sind die Leute angetreten? Beim Himmel. Das kann nicht sein. Ich habe ihn bestimmt nicht gesehen. Wenn er wirklich fehlte. Sind alle Leute da? Es sind alle da, Sir. Nur Fedala fehlt. Das gelbe Fieber soll dich ersticken. Lauft! Alle! Sucht! Oben, unten, Kajüte! Vorschiff! Findet ihn! Findet ihn! Nicht tot. Nicht tot. Sir. Hast du ihn gefunden, Starbuck? Wo ist er? Fedala ist nicht an Bord. Ich weiß es. Ist nicht an Bord. Fedala dahin. Fedala. Mein getreuer Gefährte. Dahin gegangen. Und er sollte mir vorangehen. Doch sich mir nochmals zeigen, ehe ich stürbe. Ich kann's nicht begreifen. Starbuck. Sir. Wir halten über Nacht den Kurs bei. Morgen will ich mit dem Reserveboot zu Wasser und Moby Dick töten. Wollt ihr es nicht aufgeben, Kapitän? Du solltest mich kennen, Mann. Wer bist du, dass du es wagst, mir zu raten? Du bestimmst mir gute Männer, die mich morgen begleiten. Jawohl, Kapitän. Diesmal empfinde ich es wirklich nicht als Auszeichnung, mit dem Alten in einem Boot zu sitzen. Wir stehen's durch. Ja. Steuermann, die Leute sind von dir gut ausgewählt. Dafür danke ich dir, Starbuck. Kapitän. Ich fühle es in allen Knochen. Heute fällt die Entscheidung und sie fällt zu meinen Gunsten. Wenn nicht, magst du die Männer nach Nantucket heimbringen. Jetzt mach die Leinen los. Jawohl, mein Kapitän. Leinen los, Leute. Achtung! Gott, steh uns bei. Vorwärts, Männer, rudert! Rechts voraus! Seppner! Er bläst wieder! Er bläst! Ich hab's gewusst. Du kannst mir nicht entkommen, Moby Dick! Vorwärts, Ismail, vorwärts, Männer, rudert näher heran! Ja, blas nur. Spritze deinen Strahl in die Luft, Wahl. Blas dir die Nase in Fetzen, es hilft dir nichts. Ich, Ahab, bin hinter dir her! Hey, Wahl, was tust du? Ah, ja, komm nur her. Ahab ist mein Name, du kennst mich. Ahab wird dich töten. Er weicht aus. Seht nur, um seinen Leib die Leine. Da! Barmherziger. Fedala. An den Wal gefesselt. Von Schlingen, über Seilschlingen. Oh, Moby Dick. Hast mich genarrt, betrogen. Ja, Fedala, ich sehe dich wieder, ja. Ja, und du gehst mir voran. Dies also ist der erste Sarg. Nicht von Menschenhand gemacht, wie du es selbst verkündet hast. Doch ich nehme dich beim Wort bis zum letzten Zeichen. Lass uns umkehren, Kapitän. Rudert, Leute! Den ersten, der aus dem Boot zu springen versucht, den harponiere ich! Wo ist der Wal? Achtern, Sir! Eine Viertelmeile hinter uns! Rudert zu! Schert euch nicht um die Haie! Im Haifischrachen könnt ihr die Riemen besser anstemmen als im Wasser. Der gibt nicht nach! Rudert nur zu! Er weiß, wem die Haie nachschwimmen. Dem Wal oder mir. Rudert! Rudert! Jetzt aufgepasst, Leute! Gebt mir die Harpune! Da, Wal! Warum fliehst du, Moby Dick? Wohin? Nimm Kurs auf die Backwerk! Der Wal! Das Schiff! Die Schiff, die Ketten! Rudert, rudert doch! Weiter, Männer! Wollt ihr nicht mein Schiff retten? Er rammt das Steuerbord! Oh, ein mächtiger, welch ein Leck! Er lässt nicht ab! Er zerstört das Schiff! Zu spät, Ahab! Mein Schiff. Der zweite Sarg, dies Holz ist in Amerika gewachsen. Fedala hat's gesagt. Meine Peckwart, musst du untergehen und ohne Ahab. Weißer Wal, du Teufel, empfange all meinen Hass. Voran, Leute, jagt ihn, hetzt ihn! Er kommt! Seht, wie groß sein weißer Höcker ist, sein grässliches Maul. Gib mir den letzten Speer. Du Wal, du verdammter weißer Wal! Komm nur, komm, Moby Dick! Die Fangleine, Vorsicht, Kapitän, die Leine! Moby Dick, hier ist Ahabs letzter Speer! Da! Nimm ihn! Hinter der Leine! Die Leine! Captain, die Leine! Ah! Ihr nennt mich Ismail. Ich allein bin entronnen. Nachdem Moby Dick Ahab erdrosselt hatte, tauchte er und schoss von tief unten plötzlich gegen unser kleines Boot. Dabei wurde ich weit fortgeschleudert. Nur allmählich erreichte mich der immer schwächer werdende Sog der sinkenden Packwet. Und als ich den sich verflachenden Mittelpunkt der rotierenden Wassermassen erreicht hatte, schoss mit mächtigem Auftrieb ein leeres Fass von der Packwet aus dem Wasser. Von diesem leeren Fass, fast einen ganzen Tag und eine Nacht gehalten, trieb ich auf der wieder stillen See. Am zweiten Tag kam ein Segler, näher und näher. Er nahm mich endlich auf. Es war die kreuzende Rahel, die noch immer ihr verlorenes Walboot suchte, aber nur einen anderen Verwaisten fand. Moby Dick. Das war ein Hörspiel von Rainer K. Langner, frei nach dem gleichnamigen Roman von Herman Melville. Dramaturgin Silvia Schulz. Die Personen und ihre Darsteller waren Ahab Walter Niklaus, Ismail Wolfgang Jakob, Archie Dieter Bellmann, Starbuck Günther Grabert, Stubb Paul Dolf Neiss. Außerdem wirkten mit Wolfgang Anton, Werner Godemann, Hans Gora, Immo Zielke und andere. Schnitt Lutz Wolf Zimmer, Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Gisela Seifert. Regie Klaus Zippel. Ich hab die ganze Welt bereist, auf Schiffen groß und klein. Man nennt mich Captain Donnerschlag, denn ich bin uns gemein. Hab tausend Kämpfe überlebt, weil ich der Stärkste bin. Und ging auch mal der Mast in zwei, war das nicht weiter schlimm. Nun, ich könnte noch so viel erzählen, doch ich hab jetzt keine Zeit. Mein Schiff fährt ab, die Zeit wird knapp, ja, das tut mir wirklich leid. Nun, ich könnte noch so viel erzählen, doch ich hab jetzt keine Zeit. Mein Schiff fährt ab, die Zeit wird knapp, ja, das tut mir wirklich leid. Von Grönland bis nach Panama hab ich die Welt gesehen, kann fließend 100 Sprachen sprechen, kann jeden Mensch verstehen. Ja, ich bin das größte Sprachgenie, ich kriege sogar hin, dass ich mit Fischen sprechen kann oder mit nem Pinguin. Nun, ich könnte noch so viel erzählen, doch ich hab jetzt keine Zeit. Mein Schiff fährt ab, die Zeit wird knapp, ja, das tut mir wirklich leid. Nur ich könnte noch so viel erzählen, doch ich hab jetzt keine Zeit. Mein Schiff fährt ab, die Zeit wird knapp, ja, das tut mir wirklich leid. Am Nordpol traf ich einen Wal, 200 Meter groß. Er fragte, machen wir ein Rennen? Und ich sagte, denn mal los. Fast 14 Tage sausten wir die Meere runter und rauf. Doch kurz vor Südamerika gab der Wal entkräftet auf. Nun, ich könnte noch so viel erzählen, doch ich hab jetzt keine Zeit. Mein Schiff wird ab, die Zeit wird ab, ja, es tut mir wirklich leid. Nun, ich könnte noch so viel erzählen,